War schon ganz schön aus akustisch, hoffe ich auch. Ich glaube, ihr wisst, was jetzt kommt, wenn man aus der Albtraumstadt hinauskommt. Das sieht momentan nicht so gut aus draußen. Wir wissen das, ihr wisst es auch. Die Realitäten sind schlecht. Aber ich glaube, für uns heißt das ganz einfach, man muss manchmal ein bisschen traurig sein und wieder wissen, was. Wieder zu wissen, was glücklich sein heißt. Der Ritt zum Friedhof!